Willkommen zu einer neuen TagView-Podcast-Folge. Und wie in jeder Folge habe ich natürlich auch wieder in dieser Folge hochspannende, hochinteressante Themen für euch vorbereitet. Und dies einmal geht es um GNOME 3. Und zwar hat GNOME ein neues Design vorgestellt, das voraussichtlich mit GNOME 3.6 oder einem Nachfolger von GNOME 3.6, also aller Voraussicht nach dann GNOME 3.8 mit Einzug erhalten soll. Dann haben wir News zu dem Tizen bzw. Tizen Betriebssystem, an dem ja auch Samsung mitentwickelt und das auf Linux basieren soll. Und dann gibt es eine News zu Ubuntu und Wayland. Und dann der Rest dreht sich dann natürlich wieder einmal um Netzpolitik und Urheberrechtsdebatten, denn die hören irgendwie nicht auf und es wird immer kurioser, sagen wir mal so. Fangen wir aber zunächst einmal mit dem techniklastigen Thema an, nämlich GNOME 3. GNOME 3.6 ist quasi schon in den Startlöchern und die Entwickler sind auch schon fleißig dabei, das Design von GNOME so ein bisschen wieder was zu verändern bzw. anzupassen und das Ganze ja so ein bisschen wieder was neu zu gestalten. Und das ist tatsächlich sehr interessant, was sie da zeigen. Da zeigen sie zum Beispiel auch einen neuen Login-Screen, den sie in der Vorbereitung haben, der ja deutlich flüssiger ablaufen soll, als das noch vorher der Fall war. Und vor allen Dingen soll der eine ja einfache Transition haben, quasi von dem Bootsplash, den man normalerweise sieht, hin zu dem eigentlichen, zum eigentlichen Login-Screen, das soll jetzt viel einheitlicher laufen. Und dann natürlich auch der Login-Screen selber soll eben nicht nur eine Liste von Namen enthalten, sondern soll auch ähnlich wie es bei Windows der Fall war, Windows 8 der Fall ist, so eine Art ja, Slide, also Wegslide-Mechanismus haben, wenn man zum Beispiel länger nicht am PC saß. Das Ganze sieht sehr professionell aus, in der Animation zumindest, und auch die Animationen allgemein, wie man sich jetzt einloggt, dass sich das alles einblendet, der Desktop eingeblendet wird und so weiter und so fort. Sieht sehr, sehr schick aus, muss man ganz ehrlich sagen, ist allerdings noch halt in Planung, das heißt, es ist noch nicht irgendwie eine finale Version, die dort gezeigt wird, aber es ist zumindest sehr, sehr interessant. Dann gibt es auch ein Update der sogenannten Message Trace bzw. der Benachrichtigungen, die ja unten in der Mitte teilweise ja bei GNOME 3 erschienen sind. Zumindest ist das so vorgesehen. Da soll es ein weiteres Update geben, sodass jetzt neue Nachrichten sich nicht überlagern, sondern hintereinander gestartet werden. Media Player können jetzt auch gesteuert werden, wenn man eben auf so eine Nachricht geht und dann eben Buttons eingeblendet bekommt für die Steuerung des Media Players. Was auch interessant ist, wenn ich die Maus nicht bewege, werden neu reinkommende Nachrichten nicht automatisch wieder versteckt, sondern bleiben erstmal sichtbar. Erst wenn ich die Maus bewege, also quasi Arbeit auf dem Desktop stattfindet, verschwindet diese Nachricht dann nach einem Timeout. Das hat halt den Vorteil, dass wenn man nicht am PC sitzt und eine neue Nachricht irgendwie reingekommen ist, dann sieht man es immer noch. Also das sehr gut gemacht. Und die neuen Pop-ups halt von neuen Benachrichtigungen tauchen halt unter dem Mauszeiger auf. Das heißt, wenn ich den Mauszeiger gerade unten habe und gerade irgendwas bearbeite, Bilderbearbeitung mache oder sowas, dann fährt das nicht einfach hoch und stört dann meinen Mauszeiger oder sowas, also sondern es bleibt dann halt unter dem Mauszeiger und man sieht halt, ach, da ist was Neues angekommen. Das ist also sehr, sehr schön gemacht auch sehr, sehr designtechnisch wieder sehr, sehr gut gemacht und ich denke, das ist ein sehr, sehr sinnvolles Update, gerade wenn es darum geht, dass man halt eben Benachrichtigungen tatsächlich dann nutzen kann, tatsächlich, wenn man sie aktiv nutzen möchte, sie aber einem nicht im Weg rumstehen, wenn sie halt eben irgendwie aufpoppen oder wenn sie halt erscheinen und man gerade was anderes am Machen, am Tun ist, dann soll das natürlich anders werden. Apropos Benachrichtigung, da soll es jetzt in dieser Trail-Leiste, die ja unten rechts zu erreichen ist, standardmäßig bei der GNOME 3 Shell, soll es jetzt auch größere Icons geben, also eine größere Tray-Icon-Anzeige im Grunde genommen. Und sie soll ähnlich wie eben auch bei dem Unity beim Indikatormenü oder beim Soundmenü soll es eben die Möglichkeit geben, zum Beispiel den Rhythmbox Player dort anzuklicken und dann eben kriegt man die Möglichkeit, nicht nur Musiklautstärke oder auch den Track zu steuern, sondern man hat auch die Möglichkeit, zum Beispiel eine Audio-CD, die gerade gebrannt wurde, ist auszuwerfen. Also solche Sachen, die halt eben diese Applikation speziell macht, die sollen dort auswählbar sein. Also ähnelt so ein bisschen an ähnelt sehr stark an dem Indikatormenü von Ubuntu oder von Unity. Und allerdings trotzdem sieht das sehr, sehr gut aus und integriert sich halt etwas besser natürlich in die GNOME 3 Shell. Dann gibt es Neuigkeiten beim Scrolling. Da soll eben das Touchpad-Scrolling optimiert werden. Allerdings auch das Scrolling mit der Maus soll dort deutlich besser sein, was den Standard-Web-Browser, also Web heißt er ja, neuerdings der umbenannte Epiphany angeht. Der soll jetzt, das Smooth-Scrolling soll dort besser funktionieren und auch das direkte Scrollen, wenn man in die Scrollleiste reinklickt, soll jetzt besser laufen und flüssiger laufen. Und dieses natürliche Scrollen soll jetzt da auch mit eingebaut sein. Und auch bei dem Touchpad soll halt eben das Scrolling deutlich flüssiger laufen. Ein neuer Druckdialog soll das Drucken ein wenig erleichtern, indem man im Grunde genommen die ganzen Einstellungsmöglichkeiten etwas reduziert beim Drucken. Allerdings nicht komplett unzugänglich macht. Das heißt, man hat immer noch die Möglichkeit, auch sehr detaillierte Einstellungen zu machen. Aber, und das ist sehr schön, man kriegt auch sogar rechts dann eine Vorschau angezeigt von dem zu druckenden Dokument und kann dort auch reinzoomen, kann durch die Seiten sich durchblättern und man hat dann auch die Möglichkeit, in eine Art Vollbildmodus zu gehen und nochmal zu schauen, welche Seite war was, bevor man das Ganze ausdruckt. Man kriegt auch lustige Pop-up-Blasen, oder nützliche Pop-up-Blasen, wenn man beispielsweise einen Drucker auswählt, der jetzt gerade meldet, dass seine Tintepatrone fast leer ist oder sein Toner leer ist, dann kriegt man da auch eine Meldung drüber, wie das Ganze dann funktionieren soll. Ganz genau müssen wir uns noch bei der GNOME 3.6er Variante dann mal genauer anschauen, ob das dann auch so funktioniert bei allen Druckern oder ob es halt nur spezielle Drucker sind, die eben im Treiber das unterstützen, müssen wir mal schauen. Ansonsten, was beim Druckerdialog mir zumindest aufgefallen ist, dass die Buttons, die man normalerweise unten angeordnet hat zum Abbrechen oder zum Drucken, dass die jetzt in die Titelleiste gewandert sind. Also ähnlich wie es bei OS 10 iTunes App Store bei OS 10 aussieht, ist jetzt auch bei GNOME 3 quasi in der Titelleiste sind dort quasi Buttons reingewandert. Also das sieht so ein bisschen, also für mich sieht es seltsam aus, weil in der Titelleiste erwarte ich normalerweise einen Schließen-Knopf und einen Beenden-Knopf und sowas, aber nicht irgendwie Buttons. Und das ist jetzt da mit reingewandert. Da ist das Interessante, dass eben der Button zum Drucken einen blauen Hintergrund hat. Also kein einheitlicher Button ist, wie man es normalerweise kennt, mit diesem weiß-grauen Hintergrund-Design von GNOME 3, sondern es ist ein blauer Button, der eben dort dann noch deutlicher zeigt, auch mit der Farbe. Das ist jetzt der Button, wenn man die Aktion dann tatsächlich ausführen möchte. Auch interessant ist, dass das Ganze auch übernommen wurde in weiteren Programmen, also auch mit diesem blauen Button und auch eben mit der Möglichkeit, dass Buttons halt in der Titelleiste drin sind. Die Titelleiste ist ja sehr, sehr breit und da passt halt so ein Button auch rein und man spart sich dann natürlich unten etwas mehr Platz. Aber es zeigt ja auch, wohin die Reise dann hingeht. Die geht ganz, ganz deutlich dahin, dass GNOME 3 Shell dann tatsächlich auch benutzerfreundlich wird auf Tablets. Und ich werde euch natürlich das Ganze verlinken zu diesen Themen. Es gibt noch einen zweiten Teil Design Update, den ich auch noch verlinken möchte, den ich auch noch kurz erwähnen möchte. Dort gibt es so schöne Sachen, dass auch Programme aktualisiert werden. Zum Beispiel gibt es jetzt eine Möglichkeit, die auch so an Tablets ausgerichtet ist, verschiedene Uhrzeiten einzustellen, die mit einem Hintergrundbild noch zu illustrieren, damit man weiß, okay, jetzt ist man hier zum Beispiel in Boston oder in Berlin. Und da gibt es halt, da ist jetzt die Uhrzeit nicht unterschiedlich, aber in London oder in Berlin zum Beispiel haben wir eine unterschiedliche Uhrzeit oder sowas. Den Screenshot könnt ihr euch auch mal anschauen. Ich werde natürlich das Ganze verlinken, dann könnt ihr das Ganze sehen. London bekommt dann die London Bridge als Hintergrundbild und kriegt dann vorne drauf als so ein Stempel, wo dann halt die Uhrzeit und das Datum bzw. der Tag dann drin steht. Also so eine Anwendung wird es dann auch geben. Wiederum gemein mit dem Webbrowser und mit anderen Anwendungen wird halt in der Titelleiste werden Buttons versteckt, nicht nur Buttons, sondern in dem Fall auch Tabs versteckt, wo man dann zwischen verschiedenen Funktionen, Programmfunktionen umschalten kann. Zum Beispiel eben die eine Funktion, die hier ich schon angesprochen habe, die Weltuhr, wo ich dann verschiedene Uhrzeiten der Welt sehen kann. Ich kann auch eine Stopwatch, also eine Stoppuhr einschalten, einen Timer oder einen Alarm auslösen bzw. einstellen, der mich dann wecken soll. Also sehr, sehr angelehnt an Tablets und das führt sich auch weiterhin sofort, wenn man das neue Notes-Programm sieht, also das Notizenprogramm, das wiederum an Tablets ausgelegt ist, sehr, sehr einfach gehalten ist, also tatsächlich Notizzettelchen anzeigt in verschiedenen Farben, wo man dann halt was reinschreiben kann und oben halt die Möglichkeit bietet, eine globale Suchbox zu benutzen, um halt eben nach Notizen zu suchen. Das gleiche gilt auch für eine To-Do-Liste, die soll ebenfalls möglich sein in einer gesonderten Applikation, die sich To-Do nennt, wo man sich dann halt zum Beispiel seine Einkaufsliste gestalten kann und mit Häkchen dann einfach Dinge abhaken kann, die man bereits schon eingekauft hat zum Beispiel. Die ganze UI ist sehr schön geraten, muss man ganz ehrlich sagen, nur widerspricht das irgendwie so meinem Gefühl, wie man so eine Software entwickelt. Wenn man eine Softwareversion hat, dann sollte man doch irgendwie nicht ständig in jeder neuen Version das Design komplett über Bord werfen im Grunde genommen. Das macht jetzt GNOME mit dieser Version im Grunde genommen und bindet immer mehr Tablet-Geschichten ein. Die machen natürlich Sinn, weil Tablets ja auch irgendwie unterstützt werden sollen, aber auf dem Desktop, ob das so gut ist, müssen wir mal schauen. Dann gibt es noch eine neue Activity Overview Search, die einem erlauben soll, halt eben über mehrere Aktivitäten hinweg und mehrere Programme hinweg eine Suche zu gestalten. Und dann soll es auch eine Möglichkeit geben, dass man zum Beispiel ein Menü jetzt tatsächlich global einbauen möchte, allerdings nicht, wie es bei Unity der Fall ist, wo man dieses Menü irgendwie oben im Panel eingeblendet bekommt, sondern dieses Menü erhält man tatsächlich nur, wenn man eben in dem Panel oben auf die Applikation, die gerade läuft, draufklickt und dann öffnet sich so ein kleines Menü. Das Menü wird auch ein bisschen abgeschlankt, also es wird jetzt kein Dateimenü, kein Bearbeitenmenü oder sowas alles geben, sondern es werden halt nur noch die Menüeinträge angezeigt, die wichtig sind. Das kann man beim Taschenrechner sehr gut sehen. Da gibt es halt die Modi, zwischen denen man umschalten kann. Die werden dort angezeigt, die Einstellungen, und ansonsten ist es halt nur ein Hilfemenü und ein Quit, um die Applikation zu beenden. Inwiefern sich das dann auch auf andere Applikationen beziehen wird, ob OpenOffice, ob Firefox damit dann auch irgendwann mal unterstützt wird, das werden wir sehen, weil das ja mehr komplexere Menüs sind und ich glaube, dass solche komplexen Menüs dann tatsächlich nicht eben oben reingepackt werden können, weil eben da muss halt irgendwie, sonst wird halt eben dieses Menü ellenlang, weil es ja auch eine Menüform ist zur Darstellung des Menüs, und das erinnert mich so ein bisschen dann an das, was ich schon gesehen habe beim Window Maker bzw. beim Next OS oder Next Step, so hieß es ja, wo es im Grunde genommen ja auch eben Menüs in dieser ausgelagerten Form gab, untereinander angeordnet, nicht in einem eigenen Submenü im Grunde genommen, wo man das aufklappen konnte, sondern es hat sich halt immer eingeblendet und da hat man sehr schnell die Übersicht verloren, weil es halt sehr, sehr viel zum Anklicken gab. Und ich bin mir noch nicht so sicher, ob das tatsächlich bei allen Applikationen dann von Vorteil wäre, das so zu machen. Bei so kleinen Applikationen wie dem Taschenrechner zum Beispiel ist es kein Problem, weil da gibt es ja so meistens nur ein, zwei Menüeinträge, die man nicht so häufig braucht. Trotzdem ist natürlich dann auch die Frage, eine große Kritik von diesem globalen Menü bei Unity war ja, dass man die Menüeinträge, das Menü selber nicht immer direkt findet. Das Problem hat man bei dem GNOME 3, bei der GNOME 3 Shell dann auch, weil eben halt dieses Menü sich hinter diesem Symbol und dem Namen des Programmes einfach verbirgt und es eher aussieht wie eine Taskleiste oben, das Panel, und Ja, da muss man halt auch erstmal drauf kommen, dass man halt eben auf diesen einen Eintrag des Programmes dann draufklicken muss, um halt ein Menü von diesem Programm zu sehen. Also das ist so das, was ich so abschließend kritisieren möchte. Ansonsten entwickelt sich das Ganze doch schon sehr schnell und auch designtechnisch ist es hochinteressant, was da gemacht wird. Nur so die Diskrepanz ist doch jetzt immer deutlicher von Applikationen, die ja ganz klar für Touchscreens ausgelegt sind und in anderen Applikationen wie beispielsweise dem Nautilus, dem Dateimanager, der ganz klar aus der Desktop-Welt stammt, eine 1:1 Übernahme quasi von dem GNOME 2 Dateimanager für den Desktop halt war, für die Mausbedienung und für die Tastaturbedienung ausgelegt. Und aus diesem Grund ist da schon in GNOME 3 so eine Diskrepanz erkennbar. Die ist natürlich nicht so groß, wie man es vergleicht mit Windows 8, wo halt Desktop-Applikationen und Metro-Applikationen tatsächlich richtig getrennt sind. Trotzdem ist sie immer noch da und da besteht natürlich die Gefahr, dass dann halt irgendwie eine uneinheitliche UI entsteht und da muss halt GNOME für die es ja bisher zumindest in GNOME 2 Zeiten immer doch ein hohes Gut war, eine einheitliche UI irgendwie zu bieten. Die müssen da ein bisschen drauf achten, dass sie die Leute damit nicht verschrecken. Auf jeden Fall für den Tablet-Markt könnte das sehr interessant sein. Also ich kann mir durchaus vorstellen, diese UI-Elemente, die ich hier sehe, auch auf anderen Programmen auszudehnen und dann eventuell auf einem Tablet vielleicht auch ein GNOME 3 zu benutzen, das dann halt eben mit diesen neuen UI-Elementen ausgestattet ist. Also GNOME 3 auf jeden Fall auf einen sehr, sehr interessanten designtechnischen Weg und wer mehr dazu erfahren möchte, kann natürlich in den Links sich das Ganze anschauen. Ich werde den Part 1 und den Part 2 verlinken, dann könnt ihr euch das ganz, ganz, ganz genau anschauen. Und ja, viel Spaß dabei. Gut, kommen wir zu einem weiteren Technikthema, das so, ja, man hat es ja kaum geglaubt, dass es tatsächlich so weit kommt, dass diese neue Ankündigung, dieses Tizen oder Tizen-Betriebssystem für Smartphones herauszugeben, das hat ja Samsung zusammen mit Intel und einigen anderen, die vorher bei dem Migo-Projekt gearbeitet haben und Migo war ja fast fertig für die Smartphones. Das hat man ja bei dem Nokia N9 auch gesehen, das rausgekommen ist und wo man sagen muss, ja, hervorragendes Smartphone im Grunde genommen und man sich gefragt hat, ja okay, warum setzt man auf was komplett Neues und wirft das komplett über Bord bei Intel und bei den anderen Firmen. Und jetzt ist man halt eben dazu übergegangen, halt auf Tizen zu setzen und da gibt es halt einen großen Big Player, der jetzt momentan der größte Smartphone-Hersteller der Welt ist, nämlich Samsung. Und Samsung hat halt jetzt auch ein Gerät rausgebracht, zusätzlich mit der Ankündigung, dass Tizen 1.0 in einem Source Code freigegeben wurde und halt eben die Entwickler jetzt auch damit starten können, Programme dafür zu entwickeln. Haben natürlich alle erstmal gedacht, ja okay, wer soll da ein Programm für entwickeln, wenn es noch nicht mal vernünftige Hardware gibt, wo man das Ganze dann auch irgendwie testen kann. Dem entgegengewirkt hat jetzt tatsächlich auch Samsung, indem sie halt eben einen Developer-Phone veröffentlicht haben. Es wirkt noch etwas recht klobig. Heißt auch, glaube ich, nur Tizen Phone oder Tizen Developer Phone und man hat auf dieser Tizen Developer Conference dann dieses Telefon vorgestellt, kommt mit einem Tizen 1.0, also dieser im Quellcode veröffentlichten Version daher, die jetzt natürlich kompiliert wurde. Das Gerät verfügt über 1 GB RAM und einen ARM Cortex A9 Dual-Core Prozessor mit 1,2 GHz Takt, also schon recht ordentlich, würde ich mal sagen. Und es sollte vielleicht auch die Plattform sein, auf der man anstreben sollte, bei dem Tizen-Projekt dann auch für zu programmieren. Und auf dieser Konferenz wurde halt eben diese Version 1.0 von Tizen auch vorgestellt, auch auf diesem Smartphone und man kann auch einige Tools da schon sehen, einige Programme schon sehen, die darauf laufen. Die Größe des Displays beträgt etwa 5 Zoll, also etwas mehr als 4 Zoll, 4,65 Zoll, um ganz genau zu sein, ist ein Super AMOLED-Display, ist allerdings natürlich weit davon entfernt, dass es ein produktionsreifes Gerät ist, ist sehr klobig, habe ich ja schon erwähnt, wird allerdings auch mit üppigem Speicher ausgeliefert, also 16 GB Flash-Speicher sind intern verbaut und es gibt zwei Kameras mit 8 bzw. 2 Megapixeln, also 8 Kamera, die hintere Kamera zum Fotos schießen und 2 Megapixel Kamera für eben Videotelefonie, um sich selber irgendwie aufzunehmen. Und das Smartphone verfügt natürlich auch über ein WLAN-Modul. Das kann natürlich dann auch WLAN-N. Was das jetzt ganz genau für ein Modul ist, ist leider nicht gesagt. Und es gibt auch einen GPS-Empfänger, damit man damit auch ein bisschen rumexperimentieren kann. Auf jeden Fall ist interessant, es gibt auch ein Video, ein erstes Video, das veröffentlicht worden ist, dass das Gerät so ein bisschen ja, näher zeigt. Es hat einen Home-Button, also einen einzigen Knopf, einen Hardware-Knopf. Das ähnelt so ein bisschen an dem ja, an das iPhone im Grunde genommen, wobei das natürlich ein sehr, sehr ja, frühes Entwicklungsphone ist und man muss ganz ehrlich sagen, dass eben auch man ist auch an der Software her sehen kann. Also die Software ist nicht, sagen wir mal, sehr gut ausgereift und die Software, und das ist das Interessante, ähnelt so in dieser ja, ersten Version sehr stark dem, was man von Android her kennt oder was man von der Oberfläche für Android von Samsung her gewohnt ist, diese Touchwiz-Oberfläche. Also das ist alles so irgendwie übernommen worden, auch Elemente von Bada, wo sich ja Samsung bei beidem bedient hat, also die Touchwiz-Oberfläche für Bada auch teilweise ja genommen hat. Das wollen sie jetzt tatsächlich auf Tizen auch so fortführen. Es gibt also auch die Möglichkeit, zum Beispiel von oben mit dem Daumen runter zu swipen und sich so nach Benachrichtigungscenter anzeigen zu lassen, was einem dann auch die Möglichkeit gibt, zum Beispiel WLAN schnell an- und auszuschalten, Bluetooth an- und auszuschalten oder eben weitere Dinge dann aufzurufen, wie halt Benachrichtigungen, die man bekommen hat. Ansonsten die Programme, die bereits enthalten sind, sind sehr simpel gehalten. Es gibt eine Uhr, ein Uhrzeitprogramm, es gibt aber auch ein Musikprogramm, wo man durchscrollen kann. Es gibt einige andere Einstellungen, die man tätigen kann. Das erinnert so ein bisschen alles an, Android in der früheren Version 1.6 oder sowas, also von der Grafik her und von der Bedienung her ist das deutlich schon so. Es gibt einen Task-Switcher, womit man dann zwischen verschiedenen Tasks wechseln kann. Das ist in einer Liste einfach nur aufgelistet, das heißt, man kann dann die Programme sehen, die ja, extern laufen, wie beispielsweise zum Beispiel ein Musikplayer oder sowas oder auch interne Sachen, die eine höhere Priorität zum Beispiel haben, wie der Dialer, also zum Auswählen oder zum Wählen von Telefonnummern. Ob man damit überhaupt telefonieren kann, das haben die Leute, die das Video gemacht haben, leider noch nicht gemacht, weil keine SIM-Karte eingelegt war. Allerdings kann ich mir gut vorstellen, dass das eigentlich möglich sein sollte. In dem Telefon kann man auch zumindest in den Einstellungen sehen, dass NFC unterstützt wird, also Near Field Communication, kann damit dann auch durchgeführt werden. Und das macht das Ganze doch schon ein ja, sehr interessantes Entwicklungstelefon. Vielleicht nicht nur für Tizen, sondern wenn Tizen draufläuft, könnte ja auch eventuell Migu drauflaufen oder andere Sachen könnten darauf laufen, wenn das denn tatsächlich auch ja, vielleicht ein bisschen weiter geht, als dass man es das nur den Entwicklern in die Hand gibt und vielleicht auch ein paar Techniker vielen Leuten. Ansonsten die Anbindung an ja, soziale Netzwerke oder sowas, Twitter, Facebook, ist alles schon mit integriert in einem Tizen-System. Und die ganze Oberfläche ist halt in HTML5 gehalten. Was mich so ein bisschen gestört hat, war, und da erkennt man so das Bedienungskonzept von Tizen schon, dass der Zurückknopf zum Beispiel immer unten rechts zu finden ist. Also es ist ein Softwareknopf, es ist kein Hardwareknopf. Es gibt halt nur einen Hardwareknopf, das ist der Homebutton. Aber wenn man halt das Gerät bedient und in verschiedene Menüs reingeht und Untermenüs, dann findet man unten rechts den Zurückknopf. Das hat mich so ein bisschen gewundert, weil normalerweise ist man das ja vom PC her gewohnt und auch von anderen Systemen, dass der Zurückknopf immer oben links oder unten links ist, aber immer irgendwie links und nicht rechts. Und das hat mich so ein bisschen irritiert, sagen wir mal so. Recht erfreulich ist, dass der Webbrowser, den man schon dort eingebaut hat, doch recht ordentlich ist. Also es scheint tatsächlich einer der besten Webbrowser zu sein, was den, was die Unterstützung von HTML5 angeht. Dort hat er zum Beispiel im HTML5-Test bereits sehr, sehr gute Werte. Also über 400 Punkte hat er da bekommen und das ist doch schon mal ein sehr, sehr guter Anfang. Ansonsten die anderen Programme, die dort ausgeliefert sind, sind recht simpel gehalten, also sehr, sehr simpel gehalten, als ob das, man merkt so richtig, dass dieses Tizen-System also sehr schnell zusammengeschustert worden ist. Es ist zwar alles schön in HTML5 und so gehalten, aber das ist nicht mehr als eine Technik-Demo. Es ist weit, noch sehr weit davon entfernt, dass das tatsächlich den Leuten in die Hand gegeben werden kann, um dann damit zu arbeiten. Also da muss richtig aufpoliert werden, weil das sieht halt so aus wie ein Android 1.6, 1.5, also von der Grafik her und von der der Bedienung her und man erwartet einfach heutzutage viel mehr. Es wirkt also recht altbacken noch, muss man ganz ehrlich sagen. Und also da hat noch kein Designer so richtig drüber geschaut und das ist halt das, was so ein bisschen blöd ist. Ansonsten, ich glaube, das Beste, was denen gelungen ist, ist tatsächlich dieser Webbrowser. Der arbeitet recht schnell, man kriegt auch eine super Kartenübersicht mit Compositing-Effekten, wo man dann die Möglichkeit hat, zwischen verschiedenen Webseiten hin und her zu schalten. Also das ist sehr gut gemacht und ansonsten ist das halt noch sehr, sehr experimentell. Aber man sieht zumindest etwas und es erinnert zwar an eine ältere Android-Version, was man da sieht von der Oberfläche her, aber es ist zumindest ein Anfang. Und wenn man es tatsächlich schafft, damit ein offenes Produkt, eine Alternative zu Android zu schaffen, die etwas offener ist, dann kann ich das nur befürworten, auch wenn ich jetzt noch so ein bisschen skeptisch bin, dass sich das am Markt tatsächlich dann durchsetzen wird. So, weg von dem Tizen kommen wir zu einem weiteren interessanten Thema, nämlich Ubuntu 12.10. Nachdem ja 12.04 rausgekommen ist, gibt es schon erste, gab es ja auch die Konferenz, die UDS für 12.10 auch schon, und dort hat ja Mark Shuttleworth eine Rede gehalten und viele anderen haben da eine Rede gehalten und im Grunde genommen war es natürlich auch so ein bisschen eine Veranstaltung, wo man sich gegenseitig auf die Schulter geklopft hat, wie gut dann doch die 12.04er Version geworden ist, und so richtig großartige Pläne für 12.10 habe ich jetzt noch nicht entdecken können. Das Einzige, was mich dann doch so ein bisschen mich interessiert hat, war, dass jetzt Wayland tatsächlich in Ubuntu 12.10 funktionieren soll. In 12.04 hat man es ja, auch wenn man es nachinstallieren kann, funktioniert es nicht so richtig. Das hat man beschlossen, dass das in 12.10 geändert werden soll. Es soll Wayland nicht standardmäßig eingesetzt werden, allerdings soll es eine funktionierende Möglichkeit geben, Wayland nachzuinstallieren und dann tatsächlich auch Programme darauf auszuführen. GTK-Programme sind da natürlich die Programme, die im Vordergrund stehen, aber auch Qt-Programme können natürlich darauf ausgeführt werden und man kann damit rumexperimentieren, und das ist, glaube ich, das Hauptaugenmerk jetzt mit 12.10, dass man tatsächlich auch die Möglichkeit bekommt, halt eben auf diesem Wayland Compositor und mit dem Wayland Compositor auch Wayland Applikationen zu starten, zu schreiben und zu gucken, wie das Ganze dann funktioniert, zu testen vor allen Dingen, um dann halt auch Bugs auszumerzen. Es gibt ja schon einige erste Ansätze, zum Beispiel einen Tiling Window Manager für Wayland zu erstellen, und ich glaube, das ist, glaube ich, ein sehr, sehr guter Weg dahin, wo es gehen sollte. Ansonsten würde ich sagen, Wayland ist halt noch sehr, sehr früh in der Entwicklung und ich glaube nicht, dass Wayland tatsächlich in Ubuntu 12.10 oder auch sogar 13.04 dann irgendwie standardmäßig zum Einsatz kommt. Ich glaube, es wird ein flüssiger Übergang werden, flüssig in dem Fall oder in dem Sinne, dass halt eben Wayland dann nicht als kompletter Ersatz für den X-Server herhalten wird, sondern dass es einige erste Applikationen geben werden die dann diesen Wayland als Backend benutzen auf einem vorhandenen X-Server. Das heißt, dass dann Wayland im Grunde genommen das Rendern eines Programmes übernimmt auf dem X-Server anstatt der X-Server selber. Dafür gibt es ja bereits einige angedachte Möglichkeiten, und ich glaube, das wird so die erste Version sein, dass viele Leute Programme dann auch schreiben, die dann eben Wayland erstmal einsetzen auf dem ganz normalen X-Server, und später wird dann versucht, Wayland so Schritt für Schritt dazu zu bringen, den X-Server abzulösen, und dann natürlich auch mit Kompatibilitätshilfe für die Programme, die eben immer noch nicht auf Wayland übersetzt worden sind. Aber insgesamt glaube ich auch, dass wo jetzt auch Fedora so ein bisschen das zurückgezogen hat, das Wayland zu übernehmen irgendwann oder auch noch nicht vorgeprescht ist, muss man ganz ehrlich sagen, weil die ja sehr stark beim Vorbrechen sind. Merkt man auch bei ButterFS, wo sie sehr schnell vorgeprescht sind mit, ich glaube, sie haben es schon 2 oder 3 Mal angekündigt, dass das halt tatsächlich Standarddateisystem werden soll in Fedora. Hat es bis jetzt noch nicht geschafft, und wenn auch jetzt hier schon Fedora so ein bisschen zurückhaltend ist, würde ich mal sagen, dass es mit Wayland doch noch eine ganze Ecke hin ist. Also 3-4 Jahre in 3 Jahren könnte ich sagen, okay, da haben wir ein stabiles Wayland, was dann auch alle Distributionen benutzen, aber früher ist damit tatsächlich nicht zu rechnen, weil ja auch die ganzen Toolkits umgestaltet werden müssen, Und da ist natürlich dann auch noch eine Anpassung eventuell nötig. Qt 5 ist ja jetzt auf dem Weg, das muss ja auch noch alles gemacht werden. Und GTK ist ja auch erst bei der 3.4er Version, unterstützt da erstmal Wayland erstmals, und das muss auch alles erstmal abgestimmt werden. Und es dauert also noch was, bis wir dann tatsächlich auch Wayland auf unserem Desktop-System ausprobieren können. Spätestens halt mit Ubuntu 12.10 haben wir zumindest eine erste Möglichkeit, Wayland in einem Fensterchen extra laufen zu lassen und das Ganze dann auszuprobieren. Ich bin mir sicher, dann werden auch sicherlich andere Distributionen die Möglichkeit bieten, das dann tatsächlich auch auszuprobieren. Accepted. Connecting. Complete. System activated. All systems operational. Ja, weg von dieser Technikwelt, zumindest teilweise. Es gibt wieder einmal ein neues, geiles Zitat zum Thema Netzpolitik von einem Herrn, den wir schon länger hier hatten, nämlich den Herrn Kauder. Der hat tatsächlich in der ACTA-Anhörung, die vor fast einer Woche stattgefunden hat, hat er tatsächlich diese Frage hier gestellt an den Petenten, der halt eben wollte, dass man halt ACTA nicht ratifiziert oder einen Antrag gestellt hat, einen Antrag gestellt hat, im Grunde genommen für Unterschriften geworben hat, dass man halt eben ACTA nicht unterzeichnet. Das war die Frage von Herrn Kauder. Herr Brettauer, können wir uns darauf einigen, dass geistiges Eigentum genauso Eigentum ist wie ein Fahrrad? Geistiges Eigentum also genauso wie ein Fahrrad. Um es mal ganz kurz abzukürzen, das muss man sich mal vorstellen, das war wieder mal ein typischer Kauder. Das hat natürlich wieder für enorme Diskussionen, erstmal enorme Belustigung, aber dann auch enorm Massen-Facepalming im Internet gesorgt. So könnte ich das vielleicht auch mal beschreiben. Und dann gab es natürlich auch einen sehr, sehr schönen Artikel von Marcel André Casasola, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, Marcel André Casasola Merkle, bei Twitter auch bekannt als Zeitweise, der hat einen schönen Artikel beschrieben, was wäre, wenn tatsächlich ein Fahrrad genauso wäre wie eben das sogenannte geistige Eigentum. Und das ist halt ein sehr, sehr lustiger Artikel, der das Ganze natürlich ein bisschen was auf die Spitze treibt, dann aber auch ganz deutlich macht, wo halt eben der Unterschied ganz deutlich halt auch liegt und es halt auch so verständlich macht, damit es auch ein CDUler versteht. Und das Interessante ist dabei, dass eben das wieder auch wieder so ein Anreizthema war für einige Leute, dann wieder mal, quasi Dampf zu machen oder Dampf abzulassen. Und so gab es halt dann wieder eine neue Aktion. Wir sind Urheber, so nannte sie sich. Da haben 100 vermeintliche es waren auf jeden Fall Urheber, vermeintliche Kreative, so würde ich es mal bezeichnen. Unter anderem Sven Regner, Charlotte Roche und Roger Willemsen haben unterschrieben, wo sie dann eben die Forderung an die Politik stellen, dass das Urheberrecht bloß nicht abgeschafft werden soll und die bösen, bösen Piraten, die müssten wir eigentlich vertreiben aus unserer Politiklandschaft, die dürfen bloß nicht an die Macht kommen und so weiter und so fort. Und man beschwert sich da so richtig, dass da auch nichts gemacht wird und man so langsam quasi hilflos da einfach nur zuschaut, wie eben das Urheberrecht kaputt gemacht wird. Und also ein Weinen und Flehen und auch hier auch teilweise doch erkannte Dinge wie zum Beispiel Kulturflatrates oder freiwillige Bezahlsysteme, die das Urheberrecht ersetzen sollen, dass die halt eben nicht eben das Mittel der Wahl sind für diese Urheber. Und das Lustige hierbei ist halt eben, dass natürlich sowas vor, ich glaube, rund einen Monat war doch auch schon mal sowas, da waren es die Tatort-Autoren, die da irgendwie gegen, also die 51 Tatort-Autoren, die irgendwie gegen Urheberrechtsverletzungen und Piratenpartei Wind gemacht haben, Stunk gemacht haben Und jetzt sind es hier ein paar Urheber, also die haben es nicht kapiert, weil dann gab es natürlich auch wieder eine Gegendebatte, eine Gegenkampagne von eben unter anderem dem Chaos Computer Club, der dann, was waren es, 101 Leute irgendwie gegen die Forderungen der 51 Data-Autoren irgendwie gestellt haben und so weiter und so fort. Und jetzt gibt es natürlich auch wieder Gegenkampagnen. Das bringt doch alles nichts. Jetzt gibt es zum Beispiel die Gegenkampagne Wir sind Bürger, die genau das Gegenteil macht, oder auch eine Gegenkampagne, die nennt sich Wir sind auch Urheber. Also es bringt ja nichts, dann werden einfach nur zwei verschiedene Positionen halt immer rauf und runter debattiert, aber so ein richtiges Zusammensetzen und Diskutieren, das wollen offensichtlich einige nicht, sondern gerade wenn ich mir also so eine Zeitung mal vorstelle, wie die Zeit, die halt eben solche Kampagnen auch unterstützen und nicht den Dialog miteinander unterstützen wollen oder das aushandeln, dann kann ich mir nur vorstellen, die Zeitung hat irgendwie, da ist irgendwie, da fehlt ein Thema oder was, da muss man halt so ein bisschen richtig ja, Action machen und dann ein bisschen mit solcher Kampagne nochmal gegenhalten und die Debatte versuchen irgendwie zu verschärfen und irgendwo reinzuführen, wo sie halt nicht reingehört. Also ich würde mir wünschen, dass von diesen 100 prominenten Erstunterzeichnern von dieser Kampagne mal sich tatsächlich diese 100 mit den anderen 100 von Wir sind Bürger oder Wir sind auch Urheber zusammensetzen und dass die dann gemeinsam erstmal drüber quatschen, was sie da alles, was es für Vorurteile von der einen Seite gibt und was es für weitere ja, Ideen zum Austausch von dem Ganzen gibt. Gab es natürlich wieder einen Kauder, das darf ich nicht vergessen, nämlich den Volker Kauder, der hat jetzt auch einen Artikel auf der auf dem Spiegel hat er es geschrieben und dort hat er halt auch nochmal über das Urheberrecht lamentiert und dann natürlich auch schon, und das war sehr erstaunlich, also da merkt man auch, es gibt, also der Bruder Kauder, der hat ein bisschen was mehr Verstand, mehr Öl im Hirn, er versucht das ein bisschen differenzierter zu sehen, auch wenn er, wenn seine Meinung ich nicht durchaus teilen kann, zum Beispiel redet er auch von einer Reform der Privatkopie, aber schließt persönlich für sich dann eindeutig aus, dass halt eben die Privatkopie so weit gehen darf, dass man auch eben den Kopierschutz aushebeln darf, um eine Privatkopie anzufertigen. Und das ist meiner Meinung nach falsch, aber er sieht das zumindest etwas differenzierter, auch wenn viele Sachen natürlich auch wieder gegen die Piratenpartei gewettert sind, aus Vorurteilen erwachsen sind oder auch einfach aus Unkenntnis erwachsen ist, weil er sich das Piratenprogramm nicht angeschaut hat. Da gibt es ja dieses Programm, da muss man natürlich lesen, das ist über mehrere Seiten, ich glaube über 60 Punkte zum Thema Urheberrecht und da kann man sich das Ganze genau anschauen und genau durchlesen, worum es da eigentlich geht. Und da ist halt eben das Interessante, dass der Kauder, der hat das leider nicht gemacht, weil, oder hat's gemacht, aber muss halt politisch irgendwie gegen die Piratenpartei wettern und hat dann halt die übliche Keule rausgehauen, Piratenpartei will eben das Urheberrecht abschaffen, was natürlich Mumpitz ist, also es gibt momentan keine Partei in Deutschland, die das Urheberrecht abschaffen möchte, auch nicht die Piratenpartei ist halt nur die einzige Partei, die tatsächlich offensiv darüber redet, dass das Urheberrecht jetzt so langsam mal angepasst werden soll. Aber anpassen heißt ja nicht abschaffen. Und interessant ist da die Kohärenz, die ich da sehe zwischen Herrn Kauder, der meinte, oder der ganz genau gesagt hat, dass halt eben die Nutzer, die sich auf kommerziellen Tauschbörsen Dinge herunterladen, die wissen, dass sie eine Urheberrechtsverletzung begehen. Deshalb müssen sie belangt werden. Das widerspricht ja in keinster Weise dem, was die Piratenpartei sagt, die ja im Grunde genommen kommerzielle Tauschbörsen dicht machen möchte. Dazu gehören eben auch Tauschbörsen, wie der Kauder dann auch geschrieben hat, die halt eben Werbung schalten oder sowas, die durch Werbeeinnahmen im Grunde genommen leben. Also sowas wie, sagen wir mal hier Mega Upload, das ja deutlich mit Werbeeinnahmen zum Beispiel eben Geschäfte gemacht hat. Und wenn sie halt illegale Angebote anmieten, gäbe es halt nicht. Auch nicht unter der Piratenpartei, also oder mit Hilfe der Piraten, die wollen das nicht legalisieren. Das, was legalisiert werden soll, ist, oder was gestärkt werden soll, und das sollte man vielleicht auch, vielleicht wäre das sinnvoll, es bei der Piratenpartei mal als Vision auch mal reinzuschreiben, um es vielleicht deutlicher zu machen, man will eine Stärkung der Privatkopie erreichen. In dem Sinne, dass eben die Privatkopie so weit ausgedehnt werden soll, dass eine nicht kommerzielle, ein nicht kommerzielles Teilen von Immaterialgut oder von Immaterialgüter, Musik, Videos oder sowas, dass das erlaubt sein soll. Das heißt, wenn ich einen Torrent erstelle mit einem neuen Song, den ich mir gerade gekauft habe und den meinen Freunden zukommen lassen möchte, und das natürlich, ich kriege keine Werbeeinnahmen, ich kriege kein Geld von meinen Freunden, dann wäre es, oder das soll dann halt eben erlaubt sein. Um es mal deutlich auf die Spitze zu treiben, das ist ja in der analogen Welt erlaubt, wenn ich das Ganze auf CD brenne oder wenn ich es auf Kassette sogar aufnehme, per analog irgendwie Kopie, also einen alten MC aufnehme, einen uralten Kassettenrekorder und gebe diese Kassette meinen Freunden, ist es erlaubt, ist es Privatkopie, ist auch noch nicht mal eine illegale Umgehung der Sicherheitskopie oder der Sicherheitsbestimmungen auf der CD, weil ich habe es ja die CD nur abgespielt und dann analog aufgenommen. Und dieses Schlupfloch existiert übrigens immer noch. Und das Problem ist, wird halt nur dann interessant, wenn ich eben die CD direkt auslese, den Kopierschutz da quasi dann umgehe, indem ich halt das Ganze nicht analog irgendwie abspiele und wieder aufnehme, sondern eben indem ich halt eben das Track von CD nehme und dann halt eben, anstatt meinen Freunden direkt irgendwie persönlich zu übergehen, zu sagen, ja, hier habt ihr den Torrent-Link, könnt ihr es runterladen. Oder hier habt ihr einen Link auf meinem FTP und könnt ihr es runterladen. Das ist halt dann das große Problem und das ist halt heutzutage den Leuten nicht verständlich zu machen, weil viele Leute MCs nicht mehr kennen oder analoge Aufnahmen oder sowas auch nicht mehr so gebräuchlich sind und die digitale Welt halt eben das Normale für sie ist. Und da ist natürlich auch das Problem, was da geklärt werden muss. Und deshalb bin ich dann doch sehr, sehr stark der Meinung, dass man da das Urheberrecht an der Stelle dann doch reformieren soll und dass die Piratenpartei vielleicht auch ein bisschen offensiver darauf aufmerksam machen soll, dass sie nicht das Urheberrecht abschaffen möchte, sondern eine Reform des Urheberrechts möchte und die einerseits natürlich sehr stark ein Punkt liegt darauf, dass eben Urheber mehr Rechte bekommen. Das heißt, dass erstmal Schutzfristen etwas kürzer sind für einige Sachen, dass Urheber mehr Macht bekommen, nicht in Buyout-Verträge reingeraten und dass auf der anderen Seite, also dass im Grunde genommen die Vertragsbedingungen mit den Verwertern gelockert werden, sodass Urheber mehr Rechte bekommen. Und auf der anderen Seite möchte man, und das ist halt wirklich, glaube ich, nur ein Punkt, den ich da gelesen habe, ist halt wirklich die Privatkopie stärken, in dem Sinne, dass man halt eben nicht kommerzielles Tauschen mit Kollegen, mit Freunden im Internet irgendwie erlauben möchte. Eventuell ist auch angedacht, dann da vielleicht eine, das würde dann unter dem Stichwort Kulturflatrate fallen, da vielleicht eine Gebühr zu machen für, wie es halt eben auch für MCs, für CDs, CDRs, DVD-RWs und so weiter und so fort, wo es ja auch eine Gebühr für gibt, die man blecht, wenn man halt eben sich so ein Medium kauft, weil man halt eine Kopie damit anfertigen kann von einem Song oder von einem Video. Aus diesem Grund wäre es natürlich auch nützlich, das vielleicht auch im Internet zu machen. Eine kleine Abgabe und dann können wir halt eben Musik tauschen. Da habe ich und entkriminalisieren im Grunde genommen ganz, ganz viele auch Jugendliche, die sich vielleicht nicht bewusst sind, weil es halt eben möglich ist, technisch ist es kein Problem und jeder macht es im Grunde genommen. Nur es ist keiner darf es im Grunde genommen machen, aber das ist halt, wenn es halt schon so weit ist, dass es halt eben nicht so streng und eng gesehen wird, also man muss natürlich sagen, die Gesetze sind ja dafür da, dass sie halt eben Ordnung in der Gesellschaft schaffen und natürlich sind sie halt für diese Gesellschaft da. Und wenn die Gesetze nicht mehr die Gesellschaft vertreten, beziehungsweise ein Großteil der Gesetze nicht mehr verständlich ist für die Gesellschaft, dann muss man natürlich überlegen, ob man da nicht vielleicht das Gesetz ändern soll. Das geht aber natürlich nur bei Sachen, die halt eben nicht in so grundrechtliche Dinge eingreifen. Ich glaube, das Urheberrecht greift da nicht so grundsätzlich in solche Dinge ein, und aus dem Grund bin ich da doch für, dass wir uns zumindest stark machen, jetzt endlich mal von diesen komischen Kämpfen, Grabenkämpfen im Grunde genommen wegzukommen, wo eben die einen in ihrem Graben Aufstand machen und mal ein paar Bömpchen werfen in verschiedene Zeitungen implantiert und dann die anderen dann im Internet antworten drauf. Das ist nicht der Sinn der Sache, sondern man muss sich tatsächlich endlich mal auch, die Parteien müssen ihre Verantwortung erkennen und mal sich mit beiden Seiten zusammensetzen und dann darüber diskutieren, ganz egal, wie man jetzt vielleicht dazu steht, zu dieser ganzen Debatte. Muss eine Partei dann auch auf die Idee kommen, okay, das ist sehr heiß diskutiert, wir müssen diese Grabenkämpfe zwischen der einen Seite und der anderen Seite so ein bisschen befrieden, indem wir einen Kompromiss schaffen. Das klappt in der Politik meistens gut, das sollte in der Gesellschaft, wird in der Gesellschaft umso wichtiger, dass man halt auch dort einen Kompromiss schafft, womit dann halt beide Parteien leben können. Es ist klar, dass die einen sich nicht durchsetzen werden können und die anderen auch nicht durchsetzen werden können, weil es immer eben den Widerstand von den anderen geben wird. Deshalb muss ein Kompromiss her, damit beide zu Großteilen dann sich auf etwas einigen können, womit dann beide leben können. Es wird natürlich immer weiter links und rechte Ränder geben, oder auf beiden Seiten wird es Ränder geben, wo Leute dann tatsächlich auch noch weiter Stunk machen werden gegeneinander, aber wenn sich ein gemeinsamer Punkt findet, eine gemeinsame Verabredung findet, die beide Parteien tragen können zu Großteilen, dann lohnt es sich schon, dass da auch die Politik und auch die großen Parteien dann sich dann auch damit dann auseinandersetzen und das dann auch auf die Tagesordnung bringen. Wo ich gerade dann schon dabei bin, mich hat es ein bisschen gewundert, dass halt eben recht schnell über dieses ACTA geredet wurde, auch im Petitionsausschuss des Deutschen Bundestages, dass aber andere Sachen wie beispielsweise das Thema Vorratsdatenspeicherung, wo es ja auch eine Petition gab mit vielen Unterzeichnern, dass das immer noch nicht auf der Tagesordnung steht. Das habe ich mich nicht nur gefragt, sondern auch der Petent selber zur ACTA hat sich das Ganze gefragt, wie es denn aussieht mit der Vorratsdatenspeicherung, dass es eigentlich traurig ist, dass halt eben diese Vorratsdatenspeicherung nicht auf der Agenda steht. Und das ist halt so tatsächlich eine Sache, wo ich sagen würde, das müsste vielleicht nochmal dran genommen werden. Ansonsten, dieser Petitionsausschuss ist eine tolle Sache, wie ich finde. Man kann halt eben dort eine ganze Menge interessanter Debatten erleben. Ich werde euch auch das Video verlinken, was ihr euch im Internet anschauen könnt. Werde euch noch dazu einen kleinen Hinweis geben, weil man hat es nicht irgendwie getrennt, sondern man hat dann mehrere Sachen noch miteinander verwurschtelt, was so ein bisschen, auf den ersten Blick so ein bisschen blöd aussieht, weil es halt, glaube in der ersten Petition geht es um irgendwie Agrarausschüsse oder sowas und dann geht es ab erst einer Stunde 20 oder sowas, kommt halt diese ACTA-Debatte, wo es übrigens auch Überschneidungen gibt mit diesem Agrargedönse, wenn es darum geht, wie halt eben genetisch manipulierte Pflanzen und so weiter und so fort, ob die irgendwie urheberrechtlich geschützt werden dürfen und wie das Ganze mit Generika aussieht, also Medizin, wie die irgendwie geschützt werden können. Das ist ja auch ein großer Aspekt von ACTA, den man nicht unterschätzen darf. Aber das Ganze könnt ihr euch selber anhören und da gibt es auch sehr kluge Thesen von einigen Leuten. Ich glaube, um es mal sehr persönlich zu sagen, der Herr Kauder, der Siegfried Kauder, der dort aufgetreten ist, hat sich nicht so sehr in den Vordergrund gespielt mit intelligenten Fragen, sondern eher mit blöden Aussagen, wo ich mich selber schon fragen muss, hat er seinen Beruf verfehlt oder was macht er denn da? Weil wenn jemand als Petent dort reinkommt in diese ACTA-Debatte und dann geht es halt nicht mehr so um die grundsätzliche Frage, warum oder glauben Sie an etwas, was wir geistiges Eigentum nennen? Da könnte man natürlich, der Glaube an geistigem Eigentum / Immaterialgut, so wie ich das gerne sagen würde, das gibt's halt. Also das kann man, also Kreativität von Leuten, das gibt's halt und auch die Vergütung, dass Leute da vergütet werden sollen, dass Leute für ihre Leistung bezahlt werden sollen oder entlohnt werden sollen. Entlohnung ist ja, muss ja nicht immer Geld sein, es kann auch was anderes sein, wenn Leute kein Geld haben wollen oder was anderes haben wollen. Das ist halt klar. klar, darum geht es auch nicht mehr. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass tatsächlich das, was die Politiker meistens von der CDU aus sagen über Piratenpartei und Netzgemeinde, wenn sie das denn das Wort in den Mund nehmen, ist meistens so, ja, die wollen alles kostenlos, die wollen das Urheberrecht abschaffen. Das ist natürlich Blödsinn. Das will keiner. Also das will keiner. Das muss man ganz ehrlich sagen. Man will auch, dass in Zukunft kreative Leute davon leben können, von ihrer Kreativität. Wir mögen alle interessante, lustige, spannende Actionfilme oder ja, die größten Filme, die jetzt im Kino laufen, die werden ja von Leuten auch angeschaut. Also wir mögen die, wir wollen die nicht verlieren, dadurch, dass wir da irgendwie die Leute nicht unterstützen oder nicht von leben lassen. Allerdings müssen natürlich auch die ganzen Urheber sehen, dass es im Zeitalter jetzt des Internets, der Globalisierung und der Möglichkeit, digitale Kopien zu machen, ohne, also verlustfreie Kopien zu machen von einem Werk, dass halt eben die Vertriebsstrukturen und eben auch das Urheberrecht angepasst werden muss an diese neue digitale Welt. Es geht nicht anders. Man muss es anpassen. Man kann nicht alles so belassen, wie es im 19. Jahrhundert war, sondern man muss tatsächlich Anpassungen vornehmen. Und das wünsche ich mir sehr stark und will dann damit auch schließen, diese TechView-Podcast-Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und ihr hattet Spaß und Freude dabei. Ich werde natürlich alle Links wieder dranhängen, damit ihr euch das Ganze nochmal in Ruhe durchlesen könnt, vielleicht auch anschauen könnt. Und dann euch eine eigene Meinung bilden könnt und mir dann natürlich diese Meinung auch irgendwie kundtun könnt, indem ihr ganz einfach in den Kommentarbereich einfach mal was reinpostet und mir dann eure Meinung zu den verschiedenen Sachen dann sagen könnt. So, das war's für diese TechView-Podcast-Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und bis zur nächsten Folge.